Frankenstein in meinem Herzen. Und ich werde ihn nicht mehr los. Er tut so weh, ist voll von Schmerzen. Kann ihn nicht verdrängen, er ist viel zu groß. Sag mir, kann ich ihn irgendwann verlieren? Kann und will ihn doch, kann und will ihn doch nicht für immer spüren. Sag, wie lange noch, wie lange muss ich ihn noch ertragen? Seh mich nach Sonnenstrahlen, nach besseren Tagen ohne dich. Ich will dich irgendwann verlieren, will dich irgendwann vergessen, will dich einfach nicht mehr spüren. Lass mich bitte allein mit mir, schenk mir einen Weg, den ich endlich ohne dich und nur für mich alleine gehe. Ich will dich nur verlieren. Ich such den weiten Flur, schließ die Tür dahinter. Wo ist all mein Lachen hin? Ich tau es wieder auf, hier herrscht jetzt nicht mehr Winter. Ich war ein Schlussstrichen, ein der für immer hält und dich ins Abseits stellt. Es gibt kein Gestern mehr, nur ein Morgen ohne dich, dazwischen gibt es nichts. Ich will dich irgendwann verlieren, will dich irgendwann vergessen, will dich einfach nicht mehr spüren. Lass mich bitte allein mit mir, schenk mir einen Weg, den ich endlich ohne dich und nur für mich alleine gehe. Ich will dich nur verlieren.